Die sieben Heller. Großer Gott im Himmel, sieben Heller sind mir noch geblieben. Was noch fang ich, armer Mann, mit den sieben Hellern an? Tod und Teufel, wären's 20. Tanzte gleich noch einen Tanz ich auf der Bühne bunt bemalt, wo man 20 Heller zahlt. Wären's 15, einen Teller Wurst kauft man für 15 Heller. Hungrig bin ich sowieso, eine Wurst macht lebensfroh. Ach, und wären's auch nur 10, ein Schluck Bier, den ich ersehne, ist er gleich ein wenig klein, muss für 10 käuflich sein. Aber 7 ganze rote Heller, nicht zu tanzen, nicht zur Wurst und nicht zu Bier, gar zu nichts verwendbar mir. Lehr mich, du Fürst der Hölle, was tätst du an meiner Stelle, wenn im Beutel du zuletzt nur noch 7 Heller hättst? Alsbald zieht der große Weise seine düstern Zauberkreise, spuckt nach rechts und links und spricht: Hör mich an, du armer Wicht! Kommt bei Wetter, Sturm und Regen dir ein Bettelkind entgegen, schwarz von Auge, schwarz von Haar, Busen im Entwicklungsjahr. Wirf ihr deine 7 Helle in des Hemdes losen Gölle, sag ihr, sie sei engelschön. Schweig und heiß sie weitergehen. Du hast Freude, sie hat Freude, freuen werdet ihr euch beide. Meine Freude hab auch ich, segne und belohne dich.